Piano, guckst Noten 2, guck zum Horizont. Siehst du nicht die Kugel, wie sie auf dich geflogen kommt? Ich pump dir Blei in den Kopf rein. Frag deine Mutter, warum ich Paradox rein. Ich bin leider kein Schulkamerad. Ich bin der einzige Typ, der gegen Schwule was sagt. Der einzige mit einem Funken von Stolz. Ich seh dich Hunde so mit Hunden beim Golf. Oh mein Gott, ich hab das Ghetto in mir. In meinen Augen steht geschrieben, was im Ghetto passiert. Meine Stimme ist wie Amphetamin. Ich mach, dass deine Kinder dann wieder ziehen. Wegen dir box ich kein Loch in die Wand. Die war Stress mit mir kommt, ich mach euch Fotzen bekannt. Sieh es ein, du bist kein Schwergewicht. Sieh mich an, ich bin der, der dich fickt, dir. Wer ist wieder hart, wer macht wieder Gangster-Rap? Wer ist dieser Junge? Ich ficke dein Geschäft, es ist Sonny Black und South. Ich ficke deine Gang jetzt, ich ficke deine Mutter, weil die Schlampe sich bang lässt. Wer ist wieder hart, wer macht wieder Gangster-Rap? Wer ist dieser Junge? Ich ficke dein Geschäft, es ist Sonny Black und South. Ich ficke deine Gang jetzt, ich ficke deine Mutter, weil die Schlampe sich bang lässt. Yeah, ich bin aus dem Ghetto gekommen. Alle deine Kindergartenfreunde lecken Beton. Guck mich an, ich fress nur noch Ecstasy. Du wirst nie G-Unit und du rappst nicht wie all die Typen, die im Fernseher sind. Ich bin Berliner und mach Lärm wie der Wind. Ich bin alles, was die Szene vermisst. Du bist ein alter Mann, der seine Zähne vergisst. Ich hol dich ab in dem Telebus. Mama sitzt vorne, weil die Schlampe an den Penis muss. Ich mach mit jedem Schluss. Ich bin nicht nah dran. Guck mal, deine Schwester hängt mir an den Arschhaaren. Das ist kein Witz, das ist Carlo Koks Noten 2. Wenn ich Bock hab, mach ich Carlo Koks Noten 3. Die Kanackenwelle, wer will mir das Wasser reichen? Du kannst tätowieren, doch niemals Wasser reichen. Wer ist wieder hart? Wer macht wieder Gangster-Rap? Wer ist dieser Junge? Ich ficke dein Geschäft, es ist Sonny Black und South. Ich ficke deine Gang jetzt, ich ficke deine Mutter, weil die Schlampe sich bang lässt. Wer ist wieder hart? Wer macht wieder Gangster-Rap? Wer ist dieser Junge? Ich ficke dein Geschäft, es ist Sonny Black und South. Ich ficke deine Gang jetzt, ich ficke deine Mutter, weil die Schlampe sich bang lässt.